Nein, kein Blut! Alter, Pink Blinder, Alter! Mit dem Hello! I am at the corner house, call the good. We are fucked. Das ist gut. Das heißt aber Ska oder sowas. Ich hätte doch für Stück gespielt. Für immer recht, für immer recht, für immer. Also halt ran. Laut. Kannst du lesen? Von Fortgehen. I can be so good for you. I can be so good for you. Hey, ein Pilz für den Billardspieler. Nee, für den Ball. Oh nein. Aber das ist ein ganz langsamer Mann, eine Strophe nur für dich, pass auf. Möchte ich sein, für immer's Geld. möchte ich sein! Für immer! Für immer! Für immer! Rechtsradikal möchte ich sein! Recht will ich sein! Für immer rechts! Ich soll! Für immer! Ja! Für immer! Für immer! Skinne! Skinne! Skinne! Skinne! Für immer! Für immer! Für immer! Für immer! Für immer! Für immer! Für immer! Neonazi! Für immer! Für immer! Für immer! Für immer recht. Kannst du es besser machen?